Wir würden jetzt so vom Verfahren vorschlagen, diesmal würde ich sehr brutal auf die Zeit achten. Okay. Genau, ich habe schon eine kleine Waffe mit. Wir würden jetzt vorschlagen, weil es jetzt schon ein bisschen vorangegangen, eine Stunde ist eher auf eine halbe Stunde zu. Geht doch, der Abend ist noch jung. Aber genau, und danach es gibt natürlich Leute, die auf das Konzert möchten, das ist natürlich ein gutes Argument. Genau, und dann könnte man den Rest dann unten auch nochmal beim Bier weiter unten in der Nantucket-Bar auch nochmal in kleinem Gespräch weiter besprechen. Und wir würden, also einmal eine quotierte Redeliste würde ich darauf achten und das andere, dass wir ungefähr 3-4 Wortbeiträge immer sammeln würden und danach dann antworten. Da ist schon die erste. Wo kann man sie attackieren? Ich möchte auch noch erkennen, ja. Oder ich kann es ja nicht in meiner Sprache irgendwie immer erkennen. So habe ich dich verstanden. Gerade zum Schluss sehr, sehr eindeutig. Der Vergleich dann mit Attack. Okay, dankeschön. Ich habe eine Frage zu Marine Le Pen oder eigentlich so ein bisschen ihre Rolle als Vorsitzende, weil bei so anderen rechten Parteien, die gerade zum Aufwind sind, gibt es ja so ein bisschen den Personenkult. Zum Beispiel Farage bei der UKIP in England oder Wilders, den du angesprochen hast. Ist das bei ihr auch so? Weil das kriege ich nicht so mit. Auf jeden Fall ihr, also diese Kandidatur dafür war ja so, das hat ja Wellen geschlagen, also, aber jetzt, wo sie quasi die Vorsitzende ist, das würde mich mal interessieren, ihre Rolle, ob das auch so eine starke, ob die so einen starken Einfluss hat. Hier vorne, Ulrike. Du hast gesagt, sie machen diese Sozialdemokratie so, dass sie sagen, das ist nur für Inländer. Jetzt ist ja aber das französische Staatsbürgerschaft ein völlig anderes als in Deutschland. Also unterscheiden Sie da nicht mit, also ist das nicht völkisch, sondern echt staatsbürgerschaftlich gemeint? Oder wie machen Sie das? Okay. Soll ich darauf mal antworten? Ich würde, genau, also einmal zum Chamäleonartigen, wie erkenne ich das eigentlich noch, zur Frage von Personenkult oder nicht, die Frage von völkisch. Ich mache es vom Zeitpunkt her, wie die Fragen auftauchen, von hinten nach vorne, aber also ohne Gewichtung rein, aus pragmatischen Gründen. Das französische Staatsbürgerschaftsrecht ist tatsächlich also nicht auf dem Blutsrecht aufgebaut, wie lange das Deutsche und in Teilbereichen immer noch das Deutsche, obwohl es seit 2000 ein bisschen aufgelockert worden ist in Deutschland. Der Front National und generell die extreme Rechte stellt allerdings gerade das auch in Frage, weil sie stärker auf das Abstammungsprinzip wieder rekurrieren möchten. Also in Frankreich ist es natürlich eine Kombination. Es gibt das Abstammungsrecht, das Kind von Franzosen, das im Ausland geboren ist, wird Franzose oder Französin. Aber wer in Frankreich geboren ist als Kind ausländischer Eltern, wird Franzose, entweder auf Antrag der Eltern ab 13 oder auf eigenen Antrag mit 16 oder automatisch mit 18. Aber die extreme Rechte, wie auch ein Teil der Konservativen, möchte gerade das abstellen. Das heißt, das ist ein, sagen wir mal, ein anderer Programmpunkt als die Inländerbevorzugung. Die Inländerbevorzugung macht sich ja passfest. Sie haben das und das Recht, wenn sie den richtigen Pass haben. Aber den künftigen Zugang zu dem Pass, den möchten sie anders regeln als das jetzt geltende Recht. Also insbesondere also mit der Vorstellung, erstens, es darf grundsätzlich nur auf Antrag geschehen, das heißt auf der Grundlage der Willensmanifestation, dass der Mensch auch wirklich Franzose oder Französin werden will. Und zweitens schon mit der Vorstellung auch von Verdienst. Also der zentrale Slogan ist, être français, ça s'hérite ou ça se mérite. Franzose zu sein, erbt man oder man verdient es. Das heißt, sie haben die Vorstellung, erstens, die Inländerbevorzugung macht sich an der Staatsbürgerschaft fest, aber zweitens, wer Inländer ist, soll auch künftig stärker kontrolliert werden, wer unter die Bezeichnung Inländer fällt. Gibt es Personenkult? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Rolle von Marine Le Pen lebt insbesondere auch davon, hängt davon ab, dass sie den Familiennamen Le Pen trägt. Das hat sicherlich sehr begünstigt, erstens, dass sie eingesetzt wird als Vorsitzende, beziehungsweise gewählt. Es gab eine Urabstimmung im Dezember 2010 und zweitens, dass sie akzeptiert wird durch einen Großteil der Parteibasis. Es war nicht bei allen so, da ihr Profil sich doch unterscheidet von dem ihres Vaters, erstens durch Kamuflieren, durch zur Seite schieben von offenem Antisemitismus, den es unter Jean-Marie Le Pen gab, als Vorsitzender unter Marine Le Pen nicht, auf jeden Fall nicht auf der Führungsebene, durch eine etwas aufgelockerte Position zu sogenannten Sittenfragen, Ehescheidung, Abtreibung und so weiter. Dadurch gab es schon Widerstände gegen sie auch. Es gab auch Abspaltungen von der Partei. Mehrere Splitterparteien, die 2008, 2009 entstanden, wie den PDF, den Parti de France unter Carl Long. Aber ein Großteil der Parteibasis, inklusive dem Teil, der ihre Position nicht teilt, sondern eher auf härtere Positionen, moralisch reaktionärere Positionen setzt, akzeptiert sie, weil sie die Tochter von ist. Also den Personenkult gibt es auf jeden Fall, zumal Jean-Marie Le Pen nannte es mal so, beim Front National gibt es nur eine Nummer, das ist die Nummer 1. Das sagte er, als Maigret beanspruchte, Nummer 2 zu sein, in den 90er Jahren. Und das ist nach wie vor so, das heißt, die wesentlichen Entscheidungen trifft sie allein. Das hat auch ihr Vater so gehandhabt, allerdings war er oft besser beraten. Also Jean-Marie Le Pen hat mehr Rat eingeholt und ist dann auch oft, wenn es Streitfragen innerhalb der Partei gab, ein bisschen dahin gegangen, wo die Strömung hinging. Marine Le Pen abstrahiert davon manchmal ein bisschen. Weil es gibt manchmal auch Diskrepanzen, zum Beispiel bei den Demonstrationen gegen die homosexuellen Ehe 2012, 2013. Statt sie auf dem Standpunkt, dass man sich da nicht, dass man da nicht aktiv mitmischen solle. Ich glaube, aus drei Gründen. Das eine ist, sie glaubte, dass das Thema nicht weit trägt, sondern das, was die Bevölkerung eigentlich interessiert, sind die wirtschaftlichen Fragen, Arbeitslosigkeit und so weiter. Das zweite ist, sie wollte gerade deswegen, weil sie als jung, weiblich, geschieden und so weiter neue Wähler- und Wählerinnen-Schichten erschließt, nicht wieder in die reaktionäre Muff-Ecke zurück und weil sie auch nicht an den Massenerfolg der Demonstration am Anfang glaubte, der sich da doch einstellte, dieser Erfolg. Und das Dritte ist, dass sie halt auch an neue rechtsextreme Modelle anknüpft, wie zum Beispiel Geert Wilders oder vor ihm Pim Fortuyn, die halt auch sagten, wir sind ja eigentlich nicht die, die die individuellen Freiheiten bedrohen, der Frauen, der Schwulen, der Homosexuellen, sondern wir sind die, die sie verteidigen gegen die Moslems, die reaktionär sind. Das ist ja das Erfolgsrezept von Pim Fortuyn und dann von Geert Wilders in Holland, was auch relativ glaubwürdig von denen verkörpert wurde, vor allem, weil Fortuyn homosexuell war und das bekannt war. Sie hat damals ja auch schon erste Anknüpfungsversuche an Wilders unternommen. Da war es durchaus so, dass ein Großteil der aktiven Mitgliedschaft das nicht mittrug, sondern zu diesen Demonstrationen hinging. Das heißt, es gibt durchaus Diskrepanzen, aber ihre Rolle als Führungsperson, die sehr dominant ist, stellt das nicht in Frage. Das wäre wahrscheinlich anders, wenn sie den Familiennamen nicht trüge, den sie nun mal hat. Was die Chamäleonartigkeit betrifft, also Chamäleonhaftigkeit ist ein Begriff, den ich oft benutze, den im Französischen viele, die zum Front National arbeiten und ihn beschreiben, benutzen. Le discours chamäleon, der Chamäleon-Diskurs. Es ist ja aber trotzdem so, dass es bestimmte Grundfesten gibt, die immer da sind, die immer gegeben sind. Also das Chamäleonhafte bezieht sich auf das scheinbare Sachprogramm. Das heißt, die scheinbaren Sachprogramme, Wirtschaftsprogramm, Umweltprogramm, Wohnungsbauprogramm, das sind alles Sachen, die wandelbar sind nach Zeit, Ort, Wähleranteile, die man sich erschließen möchte, also sozusagen Marktanteile bei Wahlen, die man gewinnen möchte. Das sind alles Sachen, wo solche Parteien wie der Front National, die FPÖ, andere rechtsextreme Parteien alles und das genaue Gegenteil davon erzählen können. Das war schon immer so, das war bei der NSDAP schon so, das wird immer so sein, weil es der Natur dieser Parteien entspricht. Es gibt einen Grundpfeiler oder zwei, die sich nie verändern. Das erste ist die Idee, es gibt eigene und fremde Interessen, die unüberbrückbar sind. Das heißt, es gibt Menschen, die entweder mehr oder weniger wert sind, oder wenn man es etwas verklausulierter formuliert, Menschen, die uns näher und Menschen, die uns ferner stehen. Und das ist auch unüberbrückbar. Und zweitens, wir gehören zu denen, die besser und wichtiger sind und deren Interessen Vorrang haben müssen. Das ändert sich nie. Alles andere drumherum ist Makulatur oder wandelbar. Das ist aber der Grundpfeiler. Das heißt, die sozialen Versprechen werden ja auch regelmäßig social abgeleitet aus dieser Idee, weil ja diese Idee, es gibt die eigenen und die fremden Interessen, sich ausdrückt in der Idee der Inländerbevorzugung. Das ist sozusagen das Unwandelbare. Das heißt, rechtsextreme Parteien sind grundsätzlich solche, das war auch beim historischen Faschismus schon so, die unterschiedlichen sozialen Klassen oder Milieus oder Kräften unterschiedliches Versprechen, was ich eigentlich ausschließen würde, was aber dadurch versündet wird, dass man einen gemeinsamen Feind aufbaut, der es dann zu bezahlen hat. Also entweder wird es dadurch gelöst, dass es eben den vermeintlich die Wirtschaft dominierenden und alles Kapital an sich reißenden Juden weggenommen wird, oder es wird auf dem Rücken der Ausländer gelöst, die halt, sie es halt auszubaden haben, weil sozusagen gesagt wird, die sozialen Probleme werden durch die Kosten der Immigration verursacht. Das ist ein zentraler Programmpunkt des Front National, der sich in 30 Jahren absolut nicht gewandelt hat. Oder was jetzt hinzukommt, die Idee, Europa wird es ausbaden. Das heißt, Europa lastet uns Kosten auf, die lassen wir wieder bei Europa landen und Frankreich wird schon sein Schärflein sichern. Das ist das Unwandelbare. Und daran erkennt man rechtsextreme Parteien. Auch wenn das zum Teil ein bisschen besser überdeckt wird heute durch vorsichtigere, softere Wortwahl, durch vermeintlich sachliches Argumentieren bei bestimmten Programmpunkten. Aber diesen zentralen Programmpunkt findet man immer. Gut, dankeschön. Weitere Wortmeldungen. Ich sehe hier eine direkt. Genau. Du hast am Anfang gesagt, dass so, ich glaube, 16 Rathäuser rechtsextrem sind in Frankreich heute, wie ich es verstanden habe. 15. Und da würde ich mal gerne wissen wollen, also zum einen sozusagen, wie groß die sind, sozusagen, welche Gegend das umfasst, so jetzt so, wie viele Menschen da regiert werden oder unter der Verantwortung stehen. Und was da für Politik gemacht wird konkret, also was da passiert, dann, wenn die da noch sind. Ja, zwei, drei. Zu der Frage, die vorher gestellt wurde, inwieweit sich eben der Front National sozusagen positiv gegenüber sogenannten Inländerinnen sozusagen bezieht. Ich habe neulich einen Artikel gelesen in Hagari, wo gerade auf diese 15 Gemeinden sich bezogen wurde. Da wurde eben darauf verwiesen, dass in den Schulen oder den Mensen der Schulen das Essen, das zum Beispiel muslimische Jugendliche aßen dort, dass das eben dort verboten wurde oder aus dem Speiseplan verbannt wurde. Also wie vereinst du das sozusagen, diese Aussage, die du vorher getroffen hast, dass sozusagen gegenüber jeglichen Inländerinnen eine mehr oder weniger feindliche Position gezogen wird, weil da ist ja offensichtlich, dass dann doch irgendwie auch innerhalb der Gruppe der Inländerinnen die separiert wird. Das ist mein Artikel vom Montag, derselbe ist auch in dieser Ausgabe von den antifaschistischen Nachrichten drin, aber das, kannst du gleich noch mal drauf das passt eingehen. Auch zu der Frage nach den Rathäusern. Ja, genau. Deine Wortmeldung noch? Ich würde eventuell noch eine, wenn noch eine Wortmeldung da ist, noch mit dazu nehmen, weil die beiden ersten jetzt nah beieinander waren. Ah ja, Entschuldigung. Ja, mich würde noch mal interessieren, weil du vorhin so beschrieben hast, dass es da am Anfang auch innerhalb der Partei gar nicht so eine klare Position dazu gab, wie du das einschätzt jetzt mit diesen großen Demonstrationen auch gegen Ehe für alle und so, wie das jetzt im restlichen rechten Parteien und das jetzt zu erwarten ist, dass das Thema auch mehr sozusagen genutzt wird oder ja, wie das so dazu gekommen ist. Okay, Dankeschön. Also was die Politik in den Rathäusern geht, also erstmal, es gibt wie gesagt in der Zeitschrift, von der ein Exemplar noch hier vorne liegt, auch den Artikel, der am Montag auch bei Hagelin erschien. Wie groß sind die Rathäuser? Die einwohnerstärkste Stadt, 72.000 Einwohner und Einwohnerinnen, Béziers in Südwestfrankreich, gefolgt von Fréjus an der Côte d'Azur mit 52.000, Fréjus. Die kleinste von den 15 Kommunen wäre Piolenc mit 4.500. Nee, ich glaube, Le Luc und Cogolin sind auch nicht viel größer. Also die kleineren 4.000, 5.000 in Südostfrankreich, im Département Var vor allem, das ist das Département von Toulon. Man muss dazu sagen, in Kommunen mit unter 1.000 Einwohnern und Einwohnerinnen treten grundsätzlich nur parteifreie Listen an, das heißt Gemeinwohllisten. Das heißt, es gibt noch ein paar Dorfrathäuser, wo formell parteilose Bürgermeister, die auf parteilosen Listen gewählt wurden, amtieren, vor denen aber einige Parteibücher haben, die aber nicht mit Parteibuch oder wegen ihres Parteibuchs gewählt worden sind. Ein Eine Kommune wurde zum Beispiel identifiziert in der Nordost-Picardie, also Nordostfrankreich, Bremont, mit 155.000 Einwohnerinnen, wo der Bürgermeister ein Parteibuch vom PDF, von Calong, also einer Abspaltung, einer noch extremeren Abspaltung vom Front National, in der Tasche hat. Aber er wurde nicht für diese Partei gewählt, sondern auf einer parteilosen Liste. Also jetzt rechnen wir mal die Kleinstkommunen nicht mit, wo es, wie gesagt, parteifreie Listen sind. Es sind 15 Rathäuser, 10 haben Bürgermeister, die Mitglied des Front National sind. In Nordostfrankreich, an der belgischen oder unweit der belgischen Grenze im früheren Bergbaurevier, also in der Abendregion, Hénin-Beaumont, die einzige Stadt, die schon im ersten Wahlgang fiel mit absoluter Mehrheit an den Front National. Also Doppelwort, Hénin-Beaumont. In Lothringen, auch in der industriell Krisenregion in Hayange, mit Y, H-A-J-A-N-G-E, in der Nähe der luxemburgischen Grenze. Im Großraum Paris gibt es ein Rathaus, Mont-la-Ville, 50 Kilometer westlich von Paris, ist auch eher eine Stadt, die von industriellen Krisen geschüttelt ist. Die meisten Rathäuser liegen aber in Südfrankreich. Béziers, also das ist das 11., weil der Bürgermeister kein Parteimitglied ist, aber mit Unterstützung des Front National gewählt worden ist. Das ist Robert Ménard, früher Vorsitzender, also ganz früher Linker, sogar radikaler Linker in den 70er Jahren. Dann eher bürgerlich-liberaler und Vorsitzender von Reporter ohne Grenzen. Und jetzt, wie gesagt, mit Unterstützung des Front National gewählt. Ist auch ein großer, selbstverliebter, größenwahnsinniger Schwätzer. Béziers, wie gesagt, die einwohnerreichste Stadt, 72.000 Einwohner. Aber der Bürgermeister ohne Parteibuch, aber mit einer eindeutig rechtsextremen Mannschaft ins Rathaus gewählt. Und also auch mit eindeutiger Postenbesetzung jetzt. Die Südostfrankreich konzentriert einige solche Rathäuser. Der 7. Sektor von Marseille, das sind die Nordbezirke von Marseille, also eher ghettosierte Stadtteile. Ein Vorort von Avignon, Le Pontet, im Raum Toulon, Le Luc, Cogolin, das ist im Hinterland der Côte d'Azur. Fréjus ist an der Côte d'Azur. Also Südostfrankreich konzentriert überwiegend diese rechtsextremen Rathäuser. Dazu kommen die 4, die von der rechtsextremen Regionalpartei regiert sind, also der Ligue du Sud, wie gesagt, ohne dass der FN konkurrierende Listen aufgestellt hätte dagegen. Orange, Bolène, das ist im Vaucluse, also im Raum Avignon, und 2 Kleinstädte mit 4.000 und 5.000 Einwohnern, Piolan und Camaret-sur-Aigle, Camaret. Das ist alles überwiegend im Südosten konzentriert. Was für eine Politik wird dort angesiedelt? Was für eine Politik wird dort betrieben? Ich würde sagen, grundsätzlich gibt es 3 Pisten, in die Politik gehen könnte. Die erste ist, wir setzen gnadenlos unser Programm um. Das heißt, wir benutzen die Städte als Labor. Das hat der Front National gemacht, als er zum ersten Mal Rathäuser übernommen hatte. 1995 Orange. Damals war der Bürgermeister noch beim Front National. Der ist inzwischen zu dieser Ligue du Sud übergetreten. Toulon und Marignan bei Marseille. Damals haben sie eher diese Laborpolitik verfolgt. Wir haben ein Programm, wir setzen das um. 1997 fiel eine 4. Stadt an den FN, Vitrolles. Da haben sie dann zum Beispiel gesagt, wir führen illegale Beschlüsse durch und wir wollen ruhig, dass die von Gerichten kassiert werden wegen illegaler Diskriminierung. Dann sehen die Leute schon, dass die Gesetze schlecht sind und dass die Gesetze geändert werden müssen, dass bestimmte europäische und internationale Verpflichtungen ausgesetzt werden müssen. Also gnadenlos Zensur in den Stadtbibliotheken, ideologisch motivierte Zensur, wird gnadenlos durchgezogen. Auch wenn die Verwaltungsgerichte dann Einspruch erheben. In Vitrolles haben sie im Januar 1998 eine Geburtenprämie nur für französische Eltern eingeführt, also 5.000 Francs damals. Wobei es gab nur eine Familie, die sie bekommen hat, die hat sie dann auch zurückbezahlt und gesagt, wir sind schockiert vom Mechanismus. Das wurde dann innerhalb kürzester Zeit vom Verwaltungsgericht aufgehoben und kassiert. Da haben sie gesagt, okay, wir führen unsere Politik durch, wir sagen, das ist gut für die Franzosen und sie werden schon sehen, dass die Gerichte ihnen vorführen, wie schlecht das bestehende System ist und die Gesetze. Also diese Laborpolitik. Davon sieht der Front National im Moment eher ab. Weil Marine Le Pen sagt, das ist aber nicht, was wir zeigen wollen, sondern wir wollen zeigen, dass wir eigentlich eine demokratisch akzeptable, halbwegs normale Partei sind. Das Zweite ist umgekehrt. Wir führen vor, dass wir eine Partei sind wie die anderen, die auch ordentlich verwalten kann. Mit ein bisschen dem Schwerpunkt, dass sie sagen, wir wollen die Steuern senken. Das ist eines ihrer Wahlkampfargumente. Und das Dritte wäre, dass man sagt, hurra, wir sind da und jetzt profitieren wir von den Pfründen, wie es andere Parteien zum Teil auch machen, also Selbstbereicherung. Was sie bis zum Exzess betrieben haben, vor allem in Toulon in den 90er Jahren, was auch zu einer Reihe gerichtlicher Verurteilungen geführt hat, wegen Selbstbereicherung, Unterschlagung öffentlicher Gelder, Einstellung von allen möglichen Leuten, die dafür ungeeignet waren, auf öffentliche Stellen, weil Marché Public, wie sagt man denn, wenn Verträge ausgeschrieben werden an Privatunternehmen, wo dann entsprechend auch die Freunde und Verwandten bevorzugt werden. Das haben sie damals bis zum Exzess betrieben. Marine Le Pen hat schon gesagt, diese Laborpolitik wollen wir so nicht machen, sondern das sind erstmal Städte, die ihre eigene Politik betreiben sollen, aus Interesse für ihre Einwohner. Also wir werden die nicht instrumentalisieren. Bleibt unbesorgt. Und das mit der Selbstbereicherung, das sagt sie natürlich, das soll gar nicht laufen, weil das schadet natürlich dem Ruf der Partei. Nichtsdestotrotz gab es das zumindest in Ansätzen. Zwei dieser Bürgermeister in Cogolin und Le Luc, also beides in Südostfrankreich, die haben beide ihre Besoldung um 15% erhöht. Das kommt nicht so sonderlich gut an, auch wenn es jetzt nicht so dick in der Presse ist, zumindest nicht in der landesweiten. Aber das ist nicht das dominierende Element. Das dominierende Element ist schon, dass sie sagen, wir wollen vor allem beweisen, dass wir verwalten können, dass wir also auch einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren können und die Schulden abbauen und die Steuern senken. Das geht dann natürlich immer einher mit dem, wir senken die Steuern dadurch, dass wir die finanziellen Zuwendungen und Zuschüsse an zivilgesellschaftliche Vereinigungen, an Bürgerinitiativen, an Vereine abbauen. Natürlich gezielt gegen die, die man nicht mag. Das ist nicht unbedingt Geld, sondern das ist zum Beispiel zur Verfügungstellung kostenlos oder mit geringer Miete von städtischen Räumlichkeiten. In Hénin-Beaumont zum Beispiel war eine der ersten Maßnahmen, dass in der Liga für Menschenrechte, das ist eine sehr traditionsreiche Vereinigung in Frankreich, die 1898 bei der Dreyfus-Affäre entstand, dass sie dieser Liga für Menschenrechte das Lokal, die Räumlichkeiten entzogen haben, die sie bis dahin nutzen durften. Natürlich wird das verbunden damit, dass man besonders, was in sich den multikulturellen Vereinen, den Ausländervereinen, wie sie sagen und so weiter, die Mittel entzieht. Da wird natürlich so die Diskriminierung über die Sparmaßnahmen sozusagen eingeträufelt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie versuchen werden und versuchen müssen zu kombinieren, weil wenn sie eine rein sozusagen pragmatische, auf Sparpolitik ausgerichtete Kommunalverwaltung durchführen, dann wird ein Teil der Wähler sagen, das ist uns zu langweilig. So haben wir uns nicht vorgestellt. Der ganz harte Kern, die Wählerschaft ist ja aus konzentrischen Kreisen aufgebaut. Das reicht von dem harten Kern von überzeugten Rassisten bis zu der relativ weit von der Partei entfernten Wählerschaft, die vor allem deswegen für den Front National auf den Tisch zu hauen, weil sie sagen, das ist die Partei, die Etablierten am meisten ärgert, wenn sie am Wahlabend dicke Prozente erhalten. Also natürlich stimmen auch die bestimmten Aussagen zu, wie zum Beispiel, dass man in der Krise vor allem sich erstmal um die eigenen Leute, also auch die Inländer kümmern muss. Das ist eine Aussage, die durch 70% mindestens der Wählerschaft geteilt wird. Aber es gibt dennoch, sagen wir mal, konzentrische Kreise, wo von innen nach außen die Zustimmung zum Programm oder dem scheinbaren Programm und zum Diskurs der Partei abnimmt, wo die Bindung an die Partei abnimmt. Und sagen wir mal, aus dem harten Kern gibt es Leute, die wollen rassistische Maßnahmen. Und umgekehrt von den Leuten, die vielleicht am weitesten von der Partei entfernt sind, gibt es Leute, die wollen auf den Tisch hauen und die wollen eigentlich soziale Revanche nehmen. Vielleicht nicht unbedingt auf solidarische Weise, vor allem für sich und ihren Bauchnabel und scheißegal, was das den anderen wird. Aber die wollen trotzdem irgendwo einen Ansatz von sozialer Veränderung. Und denen wird es auch nicht gefallen. Eher gefallen wird, sagen wir mal, dem mittelständisch-reaktionären Teil der Front National-Wählerschaft. Das macht aber nur ein Segment der Wählerschaft aus. Das heißt, sie müssen eigentlich hin und wieder Aufsehen erregen, durch Symbole, dadurch, dass man noch sieht, dass sie anders sind als die anderen Parteien. Das machen sie auch zum Teil. Wie gesagt, in Hénin-Beaumont haben sie dieser Liga für Menschenrechte die Räumlichkeiten entzogen. Sie haben in Villers-Cotterêts, die habe ich vorher vergessen, die Stadt ist in der Picardie in Nordfrankreich, 80 Kilometer nordöstlich von Paris, 10.000 Einwohnerinnen, da haben sie die Gedenkfeier abgesagt, die jährlich am 10. Mai stattfindet zur Abschaffung der Sklaverei. Also Villers-Cotterêts ist ein Gedenkort für die Sklaverei, weil der General Dumas, das war der erste französische General, der selber als Sklave geboren war im heutigen Haiti, weil der dort beerdigt ist. Der ist unter Napoleon General gewesen und unter der Revolution schon und unter Napoleon eben dort verstorben. Und jedes Jahr wurden da eben Feierlichkeiten zum Gedenktag. Es gibt seit 12, 13 Jahren den nationalen Gedenktag für die Abschaffung der Sklaverei am 10. Mai. Und Da gab es jedes Jahr in dieser Stadt als Gedenkort diese Feierlichkeit. Der Bürgermeister sagt, nur sagen wir alles ab, das ist alles nur Unterhaltung von sozialem Masochismus, also nationalen Schuldgefühlen und was wollt ihr überhaupt? Und in Frankreich gibt es ja keine Sklaverei mehr, aber anderswo auf der Welt gibt es noch Sklaverei und was soll man überhaupt da sich mit Schuldgefühlen für Frankreich rumplagen? In Mont-la-Ville, also westlich von Paris, hat der Bürgermeister jetzt am Montag am Nationalen Gedenktag für die Deportation, nee, am Sonntag war das, am vorigen Sonntag, eine Kranzniederlegung für die Deportierten durch die Linksparteien untersagt als parteipolitische Veranstaltung. Das kommt allerdings nicht so gut an, weil das ist ja doch was relativ Konsenshaftes, den französischen Deportierten zu gedenken, weil ein Teil der französischen Rechten auch in der Résistance war. Also solche Symbole müssen sie immer wieder unterhalten. Die Geschichte mit dem Streit um das Kantinenessen, das ist tatsächlich was, was von der Parteispitze angeleiert worden ist, um eben so ein bisschen den Dampf unter dem Kessel zu halten und die Diskussion am Köcheln zu halten. Wobei dazu gibt es verschiedene Aussagen. Es gibt tatsächlich in den meisten Kantinen so ein Ausweichessen. Das heißt, wenn es Schweinefleisch gibt, da gibt es irgendwie ein Ersatzessen. Sei es, weil die Kinder aus vegetarischen Familien kommen oder aus jüdischen oder in der Mehrzahl der Fälle sicherlich aus muslimischen. Marine Le Pen hat das erste gesagt, am 4. April, das schaffen wir ab. Das heißt, es gibt kein Ersatzessen mehr, Punkt. Und dann sollen halt die Kinder an dem Tag woanders essen. Egal, ob die Eltern arbeiten oder nicht. Es gibt aber, sie tänzeln auch dazu so ein bisschen, es geht so auf und ab, weil aus anderen Parteikreisen gibt es widersprüchliche Aussagen dazu, wo sie sagen, nein, es geht gar nicht um Verbot, also um das Abschaffung von dem Ersatzessen, also quasi um faktischen Ausschluss aus der Kantine, sondern was wir nur wollen, hat zum Beispiel der Vizepräsident der Partei gesagt, Florian Philippot, der versuchte das Rathaus von Vorbach in Lothringen zu übernehmen, also Vorbach, der aber knapp daran gescheitert ist. Der Vizevorsitzende hat gesagt, nein, was wir wollen, ist nur, dass den Schülern kein religiöses Verbot auferlegt wird. Also die Schweinefleisch essen wollen, die müssen es dürfen. Das ist allerdings schon bisher der Stand, weil es gibt kein Verbot, Schwein zu essen, es muss halt nur eine Alternative geben. Der Bürgermeister, der jetzt tatsächlich gewählt ist von Béziers, dieser Robert Ménard, dieser Ex-Linke, hat sich auch ähnlich geäußert. Er hat gesagt, nein, es geht nur um Wahlfreiheit. Wie gesagt, Wahlfreiheit, die es bisher schon gab. Das heißt, die spielen da auch ein bisschen mit den Symbolen. Es geht halt darum, auch sich im Gespräch zu halten und um doch zu zeigen, irgendwie sind wir anders als die anderen Parteien. Ich glaube, das sind Sachen, die da noch weiter einfach durchexerziert werden. Und das wird permanent wahrscheinlich so eine Gratwanderung sein, wobei sie jetzt versuchen, nicht unbedingt die unangenehme Rolle zu übernehmen, also sozusagen wirklich die Zensorenrolle, die harte autoritäre Rolle zu übernehmen, die sie hatten in den Anfangsjahren in den ersten Rathäusern, Toulon und Marignan Orange, wo sie einfach die Politik durchgesäubert haben. Da sind sie hin in Orange und haben gesagt, im ersten Jahr, und haben gesagt, kosmopolitische Literatur raus, kosmopolitische Literatur waren Kindermärchen aus China, Afrika und Haiti raus und linke Autoren raus. Damit sind sie angeeckt, weil es Zensur war. Marine Le Pen hat sich dazu in einem Radiointerview geäußert, vor den Rathauswahlen am 20. März, also 3 Tage vor dem ersten Wahlgang. Da hat sie gesagt, nein, wir werden gar nichts zensieren, wir lassen alles, wie es ist, aber vielleicht werden sie ja feststellen, dass wir das Angebot erweitern. Also, dass sie sozusagen jetzt dafür sorgen, dass rechte Autoren zusätzlich vertreten sind, die man bisher eher verpönt hat, weil es halt vielleicht antidemokratische Autoren oder sind oder so. Da wird es natürlich dann interessant sein zu beobachten, Moment mal, was sind das eigentlich für Autoren, die sie da fördern wollen? Das könnte unter Umständen auch noch interessant werden. Also damals, als sie Literatur zensierten in den 90er Jahren, da haben sie auch dafür gesorgt, dass eigene Autoren vertreten waren. Das waren dann solche Leute wie Marc Augier, der französische SS-Freiwillige in den 40er Jahren war. Das muss man auch erst bringen. Vielleicht sind sie jetzt auch da ein bisschen vorsichtiger geworden. Sie sind auf jeden Fall softer und unauffälliger als in den 90er Jahren. Das auf jeden Fall. Und deswegen sind die Gegenkräfte da auch schwächer, als es damals war. Damals gab es regelmäßig Demonstrationen. Sie sind bisher weitgehend ausgeblieben, außer dass es am Wahlabend Krawalle gab in einigen Kommunen, die sozusagen in die Hände des Front National gefallen sind. Zum Beispiel in Cogolin gab es Krawalle, in Fréjus gab es Krawalle und in Béziers haben sie vorgebeugt, indem sie rechtzeitig genügend Bereitschaftspolizei aufgestellt haben. Also noch die alte Rathausmannschaft. Wie positionieren sich Gegenkräfte? Das hängt natürlich davon ab, weil es ein ganzes Spektrum von Gegenkräften gibt. Ich würde mal sagen, das reicht vom eher moralischen Antirassismus, also zu sagen, ich würde sagen, es gibt 3 Ansätze. Es gibt den eher moralischen Antirassismus, der sagt, das ist unanständig, unmenschlich und sollte deswegen tabu bleiben. Ehe von den antirassistischen Vereinigungen, ein Ansatz der Ehe von einer antirassistischen Vereinigung, wie, ich sag mal, SOS Rassisme getragen wird. Es gibt den militanten Ansatz, der sagen, verbietet ihnen womöglich das Auftreten da, wo sie versuchen, Fuß zu fassen. Das heißt, versucht Veranstaltungen mit Gegenmobilisierung zu konfrontieren, zu verbieten, zu sprengen, zu verhindern. Was natürlich ein bisschen ein begrenzter Ansatz ist bei einer Partei, die 15%, 20% der Stimmen bekommt. Und es gibt, sagen wir mal, den Ansatz, den ich als kombinierten Ansatz bezeichnen würde. Das heißt, der sagt, es gibt bestimmte Haltelinien, die man markieren muss. Das heißt, dass bestimmte Sachen eben nicht normale Ideen wie andere politische Ideen auch sind, rassistische zum Beispiel, rassistische, antisemitische, geschichtsrevisionistische. Aber dass es nicht reicht, sondern weil der Front National hier einfach auch davon lebt, nicht unbedingt von der massenhaften Zustimmung zu Rassismus, Antisemitismus, Geschichtsrevisionismus, aber davon, dass er als Alternative in den Augen eines Teils der Bevölkerung erscheint, weil es die Partei ist, die noch nie an der Regierung war, die unverbraucht ist, die sozial protestiert gegen Maßnahmen der Etablierten. Das heißt, man muss auch sozusagen jeweils die scheinbar positiven Ansätze oder Angebote, die sie haben, dekonstruieren. Das heißt, was er sich in der Familienpolitik sagt, der Front National, wir haben Angebote an die Frauen. Ja, wenn es schwierig ist, Arbeitsplätze zu finden, dann lasst die Frauen doch zu Hause und zahlt ihnen sozusagen den Mutterlohn. Inzwischen sagen sie Elternlohn, weil Mutterlohn war ja, sagen wir mal, relativ offen. Die Frauen diskriminieren, die halt zu Hause bleiben sollen. In den 90ern haben sie gesagt, Mutterlohn, jetzt sagen sie Elternlohn. Dann zahlt doch den Eltern, die zu Hause bleiben wollen, Klammer auf, das wären überwiegend die Mütter, Klammer zu, Elternlohn aus, damit sie zu Hause bleiben. Und dann sind sie schon vom Arbeitsmarkt weg. Das ist natürlich eine höfliche und modernisierte Variante des Ausspruchs, sollen die Frauen doch zu Hause bleiben. Und die Männer sollen das Geld verdienen. Das lässt sich aber trotzdem nicht einfach nur tabuisieren und zu sagen, das ist böse, weil es gibt Frauen, die das als Angebot erkennen. Entweder weil sie keine Arbeit finden oder weil sie bei der Arbeit so fertig gemacht worden sind, dass sie gar nicht arbeiten wollen. Es gibt ja Arbeitslose, die bei der Arbeit so fertig gemacht worden sind durch Mobbing, durch Arbeitsbedingungen, durch Druck, durch Konflikte, die, was weiß ich, mit Stellenabbau am Arbeitsplatz entstehen, dass sie da nicht hin zurück wollen. Das heißt, es gibt durchaus Leute, die das als Angebot betrachten. Und dann muss man das dekonstruieren. Das kann man aber nur, wenn man das kombiniert mit, also sagen wir mal, Antifa kann nicht gleichzeitig jedes Politikfeld einnehmen. Antifa kann nicht gleichzeitig sein, ein volles Programm zu Frauenpolitik, zu Familienpolitik, zu Wirtschaftspolitik, zu Umweltpolitik. Antifa kann aber kombiniert sein und zum Beispiel mit feministischen Initiativen auftreten, wo die Feministinnen sagen, wie eine andere Familienpolitik aussehe, wie eine progressive Alternative aussehe und die begründet, warum die das FN keine positive Alternative ist. Gewerkschaften können ein Förderungsprogramm zu Löhnen, zu Arbeitsplätzen, zu Sicherheit am Arbeitsplatz, zu Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz auflegen, was Antifa nicht sein kann. Antifa kann kein vollständiges Programm zu Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, zu Lohnpolitik und so sein. Das kann aber kombiniert sein, dass Antifa sagt, warum ist das, was der Front National anbietet, keine positive Alternative, was aber darauf verweist, durch die Zusammenarbeit mit anderen sozialen Bewegungen, dass es progressive Alternativen gibt und dass die des FN nicht die einzige Alternative ist. Das würde ich den kombinierten Ansatz nehmen. Ich würde sagen, das sind alles verschiedene Ansätze, die verfolgt werden und die nebeneinander stehen. Ich hoffe, dass es in die Richtung ging, die Frage nach, wie positionieren sich Gegenkräfte. Die Einschätzung zu den politischen Auswirkungen der Demos gegen Homo-Ehe, naja, es war eine breite Bewegung, die dafür gesorgt hat, dass sich die Kirche repolitisiert und auf reaktionäre Positionen zurückbewegt hat. Das heißt, dass eine gewisse gesellschaftliche Öffnung der Kirche oder weiter Teile der katholischen Kirche, der Amtskirche zurückgenommen wurde. Also es ist eine Bewegung, die der politischen Rechten im breiten Sinne, von der rechten Mitte bis zur militanten neofaschistischen Rechten, neues Selbstvertrauen in die eigenen Kräfte eingeflößt hat. Das reicht, wie gesagt, von der rechten Mitte bis zur äußersten Rechten jenseits des Front National, weil in der Bewegung sowohl die UMP, also was in Deutschland ungefähr die CDU-CSU wäre, über den Front National bis zu militanten Gruppen alles mobilisiert hat. Die Frage ist, wie sich das bei Wahlen niederschlägt. Also bei den Kommunalwahlen war es so, dass es vor den Wahlen so eine Charta gab, so einen Grundlagentext, eine Selbstverpflichtung auf Verteidigung der Werte der traditionellen Familie und so weiter, die Kommunalwahlkandidaten unterschreiben konnten. Es gab 1300, die es unterschrieben haben, davon etwas mehr als 50% beim Front National. Es gab aber auch welche bei anderen, bei Kandidaturen von kleineren rechten Parteien oder auch bei den Konservativen. Es gab auch ein paar, die gewählt worden sind. Was nicht funktionierte bisher jedenfalls, ist die Selbstverpflichtung, dass sie die Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren verweigern, was auch illegal wäre. Also das gab es in der Vergangenheit. Es gab es vor den Kommunalwahlen. Es gab es vereinzelt bei konservativen Rathäusern, die dann aber irgendwann zurücksteckten, weil da kamen die Drogen mit dem Gericht und dem Gerichtsvollzieher. Es gab ein rechtsextremes Rathaus, was homosexuelle Eheschlüsse eine Zeit lang blockierte, Bolen, also eine der Städte, die von der Ligue du Sud, rechtsextreme Regionalpartei, regiert waren und immer noch sind. Die haben dann aber auch zurückgesteckt, weil also eine Standesbeamtin hat dann die Ehe geschlossen, die Bürgermeisterin hat sich geweigert. Es gab jetzt eine homosexuelle Eheschließung im siebten Sektor von Marseille, also wo der Front National regiert, was die katholischen Fundamentalisten auf die Palme gebracht haben, die gesagt haben, wie könnt ihr nur, und Front National regiert das Rathaus, wie könnt ihr nur, es geht doch nicht. Es hat sich schon reingeträufelt, diese Bewegung in manche Rathäuser, nicht unbedingt also an führenden Positionen bei den Bürgermeistern, aber in den Kommunalparlamenten gibt es eine gewisse Verankerung jetzt. Und bei den Europaparlamentswahlen gibt es jetzt wieder einige herausragende Kandidaturen, zum Beispiel eine der Führungspersönlichkeiten des Printemps Français, des französischen Frühlings, was die radikalere Plattform, die radikalere Koalition der Homo-Ehe ist, also La Manif pour tous, die Demo für alle, als Gegenmodell zur Ehe für alle, war die im Laufe der Zeit sich als gemäßigter entpuppende Plattform, und Le Printemps Français, der französische Frühling, war die radikalere oder extremere Plattform. Und ein Führungsmitglied von denen ist jetzt Europaparlamentskandidat für den Front National. Auch da wird es sicherlich eine gewisse Anbindung geben. Aber das Potenzial spaltet sich, glaube ich, doch auf. Es ist nicht so, dass das jetzt alles auf den Front National projiziert wird, sondern das findet sich zum Teil bei der ÖMP, zum Teil beim Front National. Dann gibt es wieder militante Gruppen, die ihr eigenes Süppchen kochen. Das fächert sich so ein bisschen auf. Gut. Okay, wir sind schon wieder mit der Zeit durch. Vielleicht gibt es aber trotzdem noch eine Frage. Eine Schlusswortfrage. Ja, also wenn das für alle okay ist. Oder jemand möchte ein Schlusswort sprechen. Genau, dann würde ich noch mal gerade einmal öffnen für, wenn das passt. Also wir haben es versprochen, von daher könnt ihr auch gerne rausgehen, aber ansonsten würde ich noch mal einmal kurz eine Frage zulassen. Du hast gerade noch einen. Eindeutig, Wladimir Putin ist der Beste, der Wahre und der richtige Demokrat. Es ist sehr bequem, weil die Nazis sind die bösen Ukrainer, was ja zeigt, dass man selber kein Nazi ist, weil man mit dem Finger auf die bösen Nazis zeigt. Also es gibt in der extremen Rechten in Europa schon unterschiedliche Positionen. Die NPD-Jugend, die JN zum Beispiel, halten es eher mit dem rechten Sektor in der Ukraine. Aber im Front National ist ganz klar, Wladimir Putin und nochmal Wladimir Putin. Relativ, genau. Kurze, eindeutige Antwort. Gut. Okay, gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Herr Bernhard.